Hören Sie die Formen des Verbs ser und sprechen Sie sie einzeln nach. So. Es. E. E. Somos. São. São. Und hören Sie nun die Formen des Personalpronomens und sprechen Sie sie nach. Eu. Tu. Você. Ele. Ela. Nós. Vocês. Eles. Elas.